Immer wieder hörte ich, wie meine Gasteltern darauf bestanden, dass Freunde und Nachbarn mich nicht Au-pair nennen sollten. Ich sei Familie. Das war ein gutes Gefühl. Ich habe allerdings auch schwierige Situationen erlebt. Zum Beispiel den Tod unseres Hundes, 2 Tage ohne Strom und eine ganz persönliche Familienkrise meiner Gastfamilie. Das war nicht einfach, aber es hat mich und meine Gastfamilie noch näher zusammengebracht. Und wenn es wirklich mal Meinungsverschiedenheiten mit der Familie gab, haben wir darüber gesprochen und das Problem gemeinsam gelöst.